Die Vorschule der Staatlichen Akademie der Wissenschaften der TVJK haben einen LED-Flutlichtstrahler mit Hilfsreflektor entwickelt. Bei der Technik für die Herstellung des neuen fokussierenden LED-Flutlichtstrahlers geht es darum, durch die Installierung von Haupt- und Hilfsreflektor das gesamte Licht der Lichtquelle von LED auf das Objekt strahlen zu lassen. Diese Fokussierungstechnik weist einen sehr hohen Lichtstrahlausnutzungsgrad von mehr als 90% auf. Der LED-Flutlichtstrahler mit Hilfsreflektorspiegel, der in über 100 Einheiten des ganzen Landes eingeführt wurde, sichert bei Stromsparung auf 95% 5- bis 10-fache Helligkeit. In jüngster Zeit wurden den Entwicklern der TVJK die Erfindermedaille und das Zertifikat der WIPO verliehen.